Ich werde in meinem Teil zum einen die Ebene wechseln, zum anderen bei den Themen bleiben, die Koschka angesprochen hat. Und der Vortrag hat jetzt nicht eigentlich nochmal einen Titel bekommen. Ich kann sagen, also was mich interessiert, ist die Frage, die Koschka schon vor allem an Roswitha Scholz aufgeworfen hat: Wie verhalten sich Wert und Schatten zueinander? Dass Frauen in die Gesellschaft der Freien und Gleichen eingeschlossen sind und als Differente gleichzeitig ausgeschlossen, das ist feministischer Konsens. Die Antworten nach diesem Verhältnis von Aus- und Einschluss, die sind dann allerdings sehr unterschiedlich. Also wo findet dieser statt? Im Moment der Trennung zweier Geschlechter, im Moment der zwangsförmigen Zuordnung zu einem der beiden, auf verschiedenen Ebenen der Aufrechthaltung der Differenz? Das sind so die Streitfragen. Ich möchte zu dieser Diskussion beitragen, wann und wo passiert die Geschlechterdifferenz, indem ich die Erkenntnis von Geschlecht überhaupt thematisieren werde. Also Teile dieses Vortrags habe ich in dieser oder ähnlichen Form schon mal veröffentlicht, aber ich möchte sie heute explizit auf das Problem der Erkenntnis von Geschlecht zulaufen lassen. In der linken Diskussion stellt sich diese Frage als Suche nach dem Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus, vom Standpunkt der Kritik als Zusammenhang von Gesellschaftstheorie und Feminismus. Dabei ging es in der Frauenbewegung, und die meisten Versuche in diese Richtung gingen von der Frauenbewegung aus, sofern sie seit den 70er Jahren noch mit der Linken zu tun haben wollte, um ein Zusammenbringen, das nicht zwei getrennte Strukturprinzipien annimmt und dann im Nachhinein nach Verflechtungen sucht. Also es war immer ein Ziel, die doppelte Vergesellschaftung der Frauen, wie das bei Regina Becker-Schmidt heißt, in einer Form darzustellen, die doppelt nicht als zwei begreift, sondern als eins mit zwei Seiten oder so. Mein Zugang zu diesem Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat, oder, das ist meinem Material angemessener, zum Zusammenhang von bürgerlichem Geschlecht und bürgerlichem Subjekt und Geschlechterdifferenz, das ist auch der, dass ich von einem gesellschaftlichen Zusammenhang ausgehe und nicht zwei, im Sinne des Titels dieser Veranstaltungsreihe, also gebrochene Totalität. Das Ganze ist eins, aber nicht in sich identisch, zerfällt also in Teile, also gleichzeitig nicht eins. Was ich in diesem Vortrag mache, ist erstens eine Skizze des Geschlechterverhältnisses als Verhältnis von Subjekt und Abspaltung, wie es sich seit seinen Anfängen im 18. Jahrhundert permanent reproduziert. Und das mache ich, um zweitens meine These zu begründen, dass das Geschlecht nicht ordentlich auf den Begriff zu bringen ist. Es gibt keinen logischen Zusammenhang zwischen Subjekt und Abspaltung, der dem Muster B folgt auf A mit Notwendigkeit oder B folgt auf A mit gewisser Wahrscheinlichkeit entspricht. Das Verhältnis von Bürger und Geschlecht, Subjekt und Abspaltung, ist ein Auseinanderfallen, ein negativer Zusammenhang. Die widersprüchliche gesellschaftliche Position der Frauen, und damit meine ich jene Menschen, die aufgrund oder mit ihres Geschlechts ein- und ausgeschlossen zugleich sind, war im bürgerlichen Bewusstsein stets präsent und zugleich abwesend. Sie war abwesend, denn die formalen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit vor dem Recht, die die neue Gesellschaft des Bürgertums gestalten sollte, machten tatsächlich keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Alle Menschen sind frei und gleich geboren, und weder die amerikanische noch die französische Verfassung deklarierten, dass es da Ausnahmen geben könnte. Ganz im Gegenteil war der Mensch ein Allgemeinbegriff, und seine revolutionäre Sprengkraft bestand gerade in der Transzendenz aller nur denkbaren Differenzen. Wer die Anatomie des Allgemeinbegriffs Mensch und seiner universellen Vernunft auseinandergenommen hat, sprach über Denkgesetze, die aus sich selbst kamen, sie gründeten sich nur auf sich selbst. Die formale Vergesellschaftung präsentiert sich objektiv frauenlos, stellte Elvira Scheich fest. Und diese Objektivität, die formale Vergesellschaftung, ist frauenlos, es zählt nur der Mensch, jenseits von Herkunft oder Geschlecht, ist kein Trick und keine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Nun gab es aber die real abhängige Lage der Frauen, denen 1789 in Frankreich trotz Debatte das Wahlrecht verweigert wurde und das Recht auf Eigentum abhängig von ihrem familiären Status war. Wie rechtfertigte sich diese Ungleichheit? Dafür hatten die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen der Revolution nur eine Erklärung. Es kann sich nur um Überbleibsel, um Reste handeln. Schlechte Gewohnheiten, überkommene Traditionen, die noch nicht von Aufklärung erfasst worden sind, um Tyrannei, ganz allgemein um böse Willkür, die die Herrschaft des Mannes unter den Bedingungen der Gleichheit begründet. Ich führe das an, um zu zeigen, vom Beginn der bürgerlichen Gesellschaft an sieht die Abhängigkeit der Frauen wie ein Relikt des Mittelalters aus. Ein Rest, der durch Aufklärung zu beseitigen ist, sieht aus wie ein Missstand, der, also vernünftige Einsicht vorausgesetzt, durch den Zug der Zeit auch bald ein Ende haben würde. Also ein Beispiel dafür ist ein bisschen später, John Stuart Mill, Verteidiger der Rechte der Frauen, schreibt 1859 über die ersten frauenrechtlichen Versammlungen in den Vereinigten Staaten, dass die dort geforderte Gleichheit vor dem Gesetz von Gewohnheit, Brauch und Vorurteil behindert sei, also von Resten vorbürgerlicher Herrschaft, die Ausdruck des Gesetzes des Schwertes seien. Aufklärung und bürgerliches Gesetz könne das richten. Die Prinzipien des Rechts und der Gleichheit sollten auch auf das Geschlechterverhältnis angewandt werden. Diese Prinzipien erlaubten also eine Kritik der Geschlechterdifferenz. Aber die frühen Frauenrechtler wie Mill übersehen dabei, dass die Position der Frauen keineswegs ein archaischer Rest vergangener Zeiten ist, sondern gerade von dieser selben Gesellschaft selbst geschaffen und produziert wird, die dabei gleichzeitig, und ich glaube, das ist entscheidend, ihre frauenlose Objektivität behält. Wenn man diese Gleichheit und Freiheit nicht als in sich widersprüchlich wahrnimmt, wenn man gewissermaßen auf die Objektivität der Gesellschaft starrt wie das Kaninchen auf die Schlange, wird entweder die Geschlechterdifferenz gar nicht im Blick auftauchen oder sie bleibt selbst ihren Kritikerinnen unerklärlich, weil unlogisch, ein Rest finsterer Zeiten, der längst hätte überwunden werden können. Ich möchte eine Weile mitstarren und für die Geschlechtslosigkeit des bürgerlichen Subjekts argumentieren. Die Allgemeinheit seiner Vernunft und seines Willens behaupten. Die Herrschaft des Subjekts über sich selbst, das bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt, heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbst bestimmt und in dieser Selbstbestimmung liegt die Freiheit. Auf der Ebene der einzelnen Individuen heißt die Eigenschaft, sich selbst bestimmen zu können, der Wille. Selbstbestimmt, autonom, frei ist nur, wer Willen hat und unter Beweis stellt. Als dynamisiertes Denkgesetz bezeichnet Wille mit Immanuel Kant das Vermögen, sich der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß selbst zum Handeln zu bestimmen. Diese Selbstbestimmung kann nicht mit einmaliger Demonstration von Willen bewiesen werden, sondern solle sich verfestigen zum Charakter. Einen Charakter schlechthin zu haben, sagte Kant in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst an bestimmte praktische Prinzipien bindet, die es sich durch seine eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrieben hat. Die Anatomie des Subjekts als Selbstbestimmtes schließt gerade wegen dieser Selbstbezüglichkeit niemanden aus. Das Subjekt hat seinen Grund nur in sich, in keiner Herkunft, in keinem Stand oder in keiner Religion. Wie kommen die Einzelnen zum Willen? In der Anthropologie sprach Kant nur insofern über die Herkunft des Willens, als er nicht nach und nach erlernbar sei. Also er sagte sowas in der Art von, wer sich erst vornehmen muss, ein guter Mensch zu werden, kann es gleich bleiben lassen. Also nicht erlernbar, sondern durch, wie er sich ausdrückt, eine Explosion entsteht dieser Wille. Also er hat keine Geschichte, keinen Werdegang. Und es gibt ein anderes Zitat, das diese Selbstbezüglichkeit vielleicht noch besser illustriert. Ich bringe das immer wieder. Es ist, ich begreife da auch immer wieder was dran. Dieses Zitat stammt aus der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, einem Text, in dem es um Moral und die Natur des Menschen geht. Natur, so Kant, heißt so viel als der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit überhaupt unter objektiven moralischen Gesetzen, der vor aller in die Sinne fallenden Tat hergeht. Freiheit wäre keine mehr, wenn sie einen anderen Grund als sich selber kennt. Deswegen heißt es weiter: Der Grund der Annehmung oder Nichtannehmung der Maxime, sich durch Gründe der Moralität zu Handlungen bestimmen oder nicht bestimmen zu lassen, kann kein bloßer Naturtrieb sein, sonst würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Bestimmungen durch Naturursachen zurückgeführt werden können, welches der Freiheit widerspricht. Wenn wir also sagen, also es geht hier um Moral, der Mensch ist von Natur gut oder er ist von Natur böse, so bedeutet das nur so viel als, er enthält einen uns unerforschlichen ersten Grund der Annehmung guter oder böser Maximen, und zwar allgemein als Mensch, mithin so, dass dadurch zugleich der Charakter seiner Gattung ausgedrückt wird. Die eigene Vernunft schreibt vor, bestimmt zum Handeln. Der subjektive Grund der Freiheit ist die Freiheit selbst, hier in Form der Natur des Menschen. Das Gattungswesen besteht in der Fähigkeit zur Annahme guter oder böser Maximen. Hier gibt es keinen Mann und keine Frau, keinen angeblich Zivilisierten und keinen sogenannten Wilden, nur den Menschen als Subjekt. Was soll also diese allgemein menschliche Fähigkeit zur Selbstbestimmung mit Geschlechtern zu tun haben? In der Anthropologie gibt es einen Abschnitt, der die Überschrift "Der Charakter des Geschlechts" trägt. Darin postulierte Kant die Ausnahme von der allgemeinen Regel, denn hier ergibt sich Charakter nicht aus Selbst, sondern aus Fremdbestimmung. Die Frau bestimmt sich nicht selbst, sondern wird bestimmt. Zitat: Der Mann hat Geschmack für sich, die Frau macht sich selbst zum Gegenstande des Geschmacks für jedermann. Dem Weib mangelt es an der Fähigkeit, sich an selbstgegebene Gesetze zu binden. Die einzelne Frau hat keinen Charakter oder verfestigten Willen, also die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, sondern das Geschlecht hat hier einen Charakter, an dem die Frau teilhat. Frauen ergreifen ihren Geschlechtscharakter nicht aktiv, sondern zeichnen sich dadurch aus, so Kant, passiv seine Natur, das Ihrige tun zu lassen. Und ich bringe diesen ganzen Komplex, weil das Bemerkenswerte ist, dass es Kant nicht weiter interessiert, dass er mit dieser Annahme, Geschlecht im Abschnitt der Charakter des Geschlechts, alle begrifflichen Bestimmungen, die er vorher zum Thema Charakter schlechthin gesagt hat, über Bord wirft. In einem Seminar, das ich einmal an der Uni zur politischen Theorie Rousseaus gegeben habe, haben wir eine ähnliche Konstellation betreffend den Staatsbürger vorgefunden. Alle Menschen haben die Fähigkeit zum Staatsbürger, ist die universelle Annahme des politischen Denkens der Aufklärung. Aber zur Gründung einer Republik, erklärte Rousseau, bedarf es des Ausschlusses von Frauen aus der Öffentlichkeit. Denn ob ein Monarch über Männer oder Frauen regiere, sei ihm gleichgültig, aber für den demokratischen Staat brauche man Männer. Der Einwand der Studierenden war klassisch. Diese Ausnahmen, die Rousseau, Klammer und Kant, ganz im Widerspruch zu ihren eigenen Theorien formulieren, haben mit den allgemeinen Postulaten zum Staatsbürger, zum Charakter, doch insofern nichts zu tun, als sie bloß einem konservativen, alten, rückwärtsgewandten, keinesfalls modernen Geschlechterbild entspringen. Das könne man getrost ignorieren, weil hier kein Zusammenhang ersichtlich ist. Der Widerspruch ist ganz offenkundig. Und im Fall des Falles kann man die Allgemeinbestimmungen gegen den Ausschluss hochhalten. Wenn man auf die formale Vergesellschaftung schaut, auf das Subjekt als solches und den Staatsbürger, dann gibt es kein Geschlecht, und wenn es doch auftaucht, erscheint es als archaisch, als unlogisch. Aus dieser Perspektive, aus der Perspektive des Subjekts, braucht es nämlich keine Weiblichkeit, denn das Subjekt gründet sich nur auf sich selbst. Bindet sich an selbstgegebene Gesetze, ist vollständig autonom. Die Aufklärer selbst waren von ihren eigenen Ausnahmen und Ausschlüssen absolut nicht irritiert, was erstaunlich ist, denn man sollte meinen, dass die systematischen Denker, selten Denkerinnen, sich unwohl mit Ausnahmen und Abweichungen gefühlt hätten, aber das haben sie nicht. Die Frage, wie passt es zusammen, dass alle Menschen frei und gleich geworden sind, die Frauen zwar als Menschen gelten, aber nicht als Gleiche, hat die Aufklärer und die bürgerlichen Revolutionäre nicht gequält, denn sie konnten flugs die Ebenen oder den Stil wechseln, um der Irritation auszuweichen. Kant wechselte zum Beispiel in der Anthropologie beim Schreiben über die Frauen von der nüchternen Betrachtung zum galanten Ton. Wenn man über Frauen schreibt, hat Diderot diese Haltung auf den Punkt gebracht, dann muss man seine Feder in den Regenbogen tauchen und den Staub von Schmetterlingsflügeln auf das Papier streuen. Die Betrachtungen über den weiblichen Geschlechtscharakter verwandeln bei Kant den philosophisch nüchternen Text in einen literarischen. Und ich unterstelle, dass die Leserinnen das Wahrnehmen wahrgenommen haben und es hinnehmen, da sich ihnen kein anderer innerer Zusammenhang dieses Wechsels im Ton eröffnet, als über die menschliche, allzu menschliche Person des Autors zu spekulieren. Der Widerspruch von Allgemeinbestimmung und Abweichung qua Geschlecht stellt sich also gar nicht als Widerspruch dar. Das heißt, er drängt nicht auf Auflösung. Er ist zwar präsent im Wechsel des Tons, aber er ist abwesend zugleich als Normalität, die nicht als skandalös empfunden wird. Man muss halt die Ebenen wechseln. Ein letztes Beispiel dazu stammt aus einer Rezension des Buches »Versuch einer systematischen Entwicklung des Rechtsverhältnisses der beiden Geschlechter« eines gewissen Karl Besserer, 1801. Der Rezensent schrieb: »Sehr richtig setzt der Verfasser in der Einleitung voraus, dass wir hierbei nicht das bloße Vernunftwesen«, also es geht um das Rechtsverhältnis beider Geschlechter, »dass wir hierbei nicht das bloße Vernunftwesen, sondern den gesamten Menschen, das Vernunft- und Sinnenwesen in Betracht ziehen müssen«. Und seinem Zweck gemäß bedient er sich mehr einer populären als einer gelehrt-philosophischen Sprache und enthält sich weislich einer Deduktion der Geschlechtsunterschiede a priori oder aus dem ewigen Sittengesetz, was wohl in jeder Rücksicht eine vergebliche Bemühung sein würde. Die Geschlechterdifferenz ließ sich nämlich nicht a priori begründen, aus dem ewigen Sittengesetz ableiten. Sie stellt eine Art Gewissheit dar, die sich der reflexiven Behandlung durch die aufklärerische Philosophie entzog. Eine Deduktion des Geschlechtsunterschieds ist nicht möglich. Um etwas zu ihr zu sagen, um etwas zur Geschlechterdifferenz, betrieb man nicht Erkenntnis-, Rechts- oder Staatstheorie, sondern bedient sich einer populären Sprache. Eine Textgattung, aus der man meiner Ansicht nach ein bisschen mehr über das Nichtverhältnis von autonomen Subjekt und seinem anderen lernt, sind Texte, die sich mit dem Werdegang des bürgerlichen Subjekts befassen. In den Kant-Zitaten, die ich gebracht habe, kommt das Subjekt aus sich selbst und wie es das tut, bleibt offen. Es gibt diesen seltsamen Begriff der Explosion, mit der sich der Wille einstellt, und es gibt den spontanen Impuls, mit der sich der unerforschliche erste Grund in Aktivität des Subjekts verwandelt. Das ist etwas Unwillkürliches, ein Augenblick, ein Moment. Ich greife kurz vor, wenn ich hier einschiebend behaupte, dass erst die Kritikerinnen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Ideologie darauf aufmerksam gemacht haben, was es ist, was die bürgerliche Gesellschaft zur Voraussetzung hat und gleichzeitig nicht in ihren eigenen Begriffen zu fassen bekommt. Was sich hinter der Explosion verbirgt. Die Gewalt ihrer Gründung und Reproduktion. Von dieser Gewalt, das ist ein bekanntes Wort Adornos, wird noch in jeder Kindheit etwas wiederholt. Das kann man an der Textgattung herausinterpretieren, die sich eben mit dem Werdegang des Subjekts befasst, nämlich den pädagogischen Schriften. Die Pädagogik hat Kants Explosion nicht in den guten Ratschlag an Eltern übersetzt, einfach abzuwarten, bis eines Tages Knall auf Fall der Säugling sich in einen handelnden, disziplinierten, vernünftigen Bürger verwandelt hat, sondern hat Erziehungskonzepte entworfen und Lehrpläne geschrieben. Mit einem dieser pädagogischen Werke habe ich mich lange beschäftigt, also weshalb ich da an Passagen zeigen möchte, was sich der Bürger über den Werdegang dieses autonomen Subjekts gedacht hat und wo darin das Geschlecht ins Spiel kommt. Emil oder über die Erziehung ist heute noch ein Standardwerk in der pädagogischen Wissenschaft und gleichzeitig ein klassisch gewordener Gegenstand feministischer Kritik. Sein Autor Rousseau hat darin sowohl die Prinzipien liberaler aufgeklärter Erziehung entworfen, als auch ein Musterbeispiel für den neuen Frauentyp der bürgerlichen Gesellschaft gezeichnet. Emil, der Zögling, wächst mutterlos unter der Aufsicht eines Erziehers heran. Rousseaus eigene Mutter ist ja bei seiner Geburt gestorben, also liegt es nahe, dass er seine Geschichte in der Hauptperson seines Traktats wiederholt. Es könnte aber auch sein, dass sich darin bereits der Wunsch nach Autonomie des Subjekts ausdrückt, seine Unabhängigkeit von allem Weiblichen. Also hier beim Durcharbeiten habe ich an dieser Stelle gedacht an einen Begriff von Marcel Duchamp, der 1913 seine Arbeit unter die Überschrift Junggesellenmaschine gestellt hat. Der Wunsch nach Unabhängigkeit von allem Weiblichen. Emil lernt bereits als Säugling, sich zu beherrschen. Er soll Mangel erfahren, um ihm aus eigenen Stücken zu entkommen. Als Schüler soll er die Prinzipien der Naturwissenschaft nicht etwa auswendig lernen, sondern selbst entdecken, und zwar im Dienste seiner Bedürfnisbefriedigung. Am Ende dieses Buches, also im letzten von 5 Teilen, lernt Emil schließlich die idealtypische Frau Sophie kennen. Und ich spreche jetzt über Passagen aus diesem Buch, in denen es um das Verhältnis der beiden, Emil und Sophie, zueinander geht, hinsichtlich Arbeit und Naturbeherrschung. Und danach möchte ich zeigen, was in diesem Kontext Reproduktion heißt. Rousseau erläutert das Verhältnis von Mann und Frau mit Blick auf die Naturwissenschaft. Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, der Prinzipien, der Axiome in der Wissenschaft, alles, was darauf hinaus will, die Vorstellungen zu verallgemeinern, gehört nicht zu den Aufgaben der Frauen. Ihre Studien müssen sich alle auf die Praxis beziehen. Ihre Sache ist es, die Prinzipien, die der Mann erforscht hat, anzuwenden und die Beobachtungen anzustellen, die den Mann zur Aufstellung der Prinzipien führen. Also es gibt in dem Buch schon eine Stelle, wo Emil Sophie in Physik und Mathematik unterrichtet, und das ist aber kein Widerspruch zu dieser Behauptung von Rousseau, sondern das ist eher ein Teil der Werbung von Emils um Sophie. Rousseaus Urteil lautet dann auch: Sophie begreift alles, behält aber nicht viel. Sophie behält deswegen nicht viel, weil sie nicht lernt, um das Gelernte anzuwenden. Früher im Buch hat Rousseau an der Erziehung von Emil gezeigt, dass nur derjenige lernt, der die Dinge in ihrer Nützlichkeit für sich entdeckt. Das körperliche Bedürfnis der bürgerlichen Frau wird aber nicht durch ihre eigene Arbeit befriedigt, sondern durch jene ihres Mannes. Dennoch bleiben ihr die Prinzipien der Naturwissenschaft nicht unbekannt, also es ist nicht der Verstand, sondern die Vernunft, die ihr fehlt. Sie versteht sehr wohl, aber sie wendet die Naturwissenschaft nicht nur nicht an, sie strebt auch nicht danach, neue Entdeckungen zu machen. Die Handlung als Einheit von spontanem Impuls und Vernunftbestimmung ist der männlichen Vernunft vorbehalten. Der spontane Impuls verweist auf Freiheit, die schematische Anwendung der Vernunft auf die von der kantischen Philosophie geforderte Einheit von Denk- und Naturgesetz. Freiheit im Staat wie technische Naturbeherrschung des Bourgeois bleibt den Männern vorbehalten. Das Urteil über die Verhältnisse der empfindsamen Wesen und die Gesetze der Natur, über die Verfasstheit der Gesellschaft wie der Natur, kommt dem Mann deswegen zu, weil er stark ist, das heißt tätig diese Gesellschaft reproduziert. Und diese Stärke muss man sich, glaube ich, hier vergegenwärtigen, dass es um die Bürger geht, also nicht um den, hier geht es nicht um körperliche, sondern um geistige Arbeit, um den Gebrauch der Vernunft, und das bezeichnet männliche Kraft. Schwach waren dem Bürger diejenigen, die körperlich arbeiten mussten und wie die Frauen als unfähig zur geistigen Arbeit galten. Die Frau, die schwach ist, das ist ein Zitat, und nichts außerhalb ihrer selbst erkennt, schätzt und beurteilt die Triebkräfte, die sie einsetzen kann, um ihrer Schwäche beizukommen. Also wie macht sie das? Und diese Triebkräfte sind die Leidenschaften des Mannes. Ihrer Schwäche beizukommen heißt, die Einsicht des Mannes in seine Kraft herzustellen. Ihre Schwäche reizt ihn zur Stärke. Zitat: Da die Frau dazu geschaffen ist, zu gefallen und sich zu unterwerfen, muss sie sich dem Mann liebenswert zeigen und ihn nicht herausfordern. Ihre Macht liegt in ihren Reizen, und mit ihnen muss sie ihn zwingen, seine eigene Kraft zu entdecken und zu gebrauchen. Wie das geht, beantwortete Rousseau gleich im nächsten Satz. Die wirkungsvollste Art, diese Kraft zu erwecken, ist, sie durch Widerstand notwendig werden zu lassen. Im Spiel von Angriff und Verteidigung, wie das in der Sprache des 18. Jahrhunderts heißt, verlieren beide Beteiligten ihre Unabhängigkeit. Während aber der Sieg der Frau die Eroberung des Geliebten durch Nichtstun, ihre Unterwerfung die Zementierung passiver Weiblichkeit bedeutet, bringen der Wunsch und damit die Abhängigkeit von der Gunst seiner Erwählten dem Mann seine Stärke zu Bewusstsein. Rousseau behauptet, in der Vereinigung der Geschlechter trägt jedes zum gemeinsamen Ziel bei, aber nicht auf die gleiche Weise. Dem Mann kommt die Kraft zu, der Frau sie ins Werk zu setzen. Das gibt es natürlich auch in noch kitschiger formuliert. Die Liebe zur Frau söhnt den Mann, behauptet ein gewisser Pockels, mit der undankbaren Welt wieder aus, wenn sie in sein finsteres, von allen Seiten bestürmtes Gemüt neue Strahlen der Hoffnung leitet. Und hier gibt es aber auch das Wort Kraft. in ihm ein neues, emporstrebendes Kraftgefühl erweckt. Er besitzt diese Kraft als Vermögen und es liegt nicht fern zu vermuten, da es auch um den Arm des Mannes geht, dass damit die Arbeitskraft gemeint sein könnte. Also Sophies Vater sagt im Gespräch mit seiner Tochter über die Kriterien der Auswahl eines Ehemanns, sein Besitz wird immer groß genug sein, wenn er Arme und gute Sitten besitzt und seine Familie lebt. Aber wie gesagt, Rousseau formuliert die Prinzipien der Erziehung des Bürgertums, also es geht nicht um körperliche Arbeit. Emile, der lernt zwar ein Handwerk und der lernt auch die Grundzüge von landwirtschaftlicher Tätigkeit, aber der soll kein Handwerker oder kein Bauer werden, sondern so eine Art universell Gebildeter auf allen praktischen und theoretischen Gebieten. Das Bürgertum arbeitet nicht körperlich. Seine Bildung zielt auf die zum Intellekt fetischisierte bürgerliche Form der Trennung von körperlicher Arbeit. Sie zielt auf geistige Arbeit. Die männliche Kraft Emils, um die es hier geht, und die Sophie sozusagen ins Werk setzen soll, ist eine Funktion seiner Subjektivität. Stets war der Primat des Logos ein Stück Arbeitsmoral, sagte Adorno. Die Verhaltensweise des Denkens als solche, gleichgültig, was sie zum Inhalt hat, sagt er weiter, ist habituell gewordene, verinnerlichte Auseinandersetzung mit der Natur. Eingriff, kein bloßes Empfangen. Und ich glaube, das erklärt auch den Hass des Bürgertums auf geistig arbeitende Frauen. Also die gelehrte Frau war regelrecht das Sinnbild verweigerter Weiblichkeit, in dessen Angesicht die aufgeklärten Männer von Fieberfrost, heißt das bei Knigge, befallen werden. In einem Brief an Caroline Flachsland bekannte sich Herder 1770 zum Zitat arabischen Sprüchwort: Eine Henne, die da kräht, und ein Weib, das gelehrt sind, sind üble Vorboten, man schneide beiden den Hals ab. Also das Verhältnis von Sophie und Emile und die Frage, wie entdeckt Emile seine eigene Kraft. Also wie gesagt, es geht nicht um sozusagen was Körperliches. Man fragt sich sofort, wie entsteht, also man denkt sofort, manchmal denkt an Arbeitskraft und man fragt, wie entsteht Arbeitskraft. Beim Proletarier, wie Marx zeigte, durch Trennung von den Produktionsmitteln. Als, wie es in den Grundrissen heißt, von allen Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen getrennte Arbeit, die sich darstellt als aller Objektivität bare, rein subjektive Existenz. Also diese neue historische Qualität der Arbeit beruht auf der Trennung von Arbeit und den Gegenständen, auf die sie sich richtet. Nur dann entsteht Arbeitskraft als Potenzial. Das fand ich eine der spannendsten Stellen aus den Grundrissen überhaupt. Also sozusagen die Idee, in dem Moment, wo sich die Arbeit, die potenzielle Arbeit auf nichts mehr richten kann, ist sie als reines Potenzial vorhanden. Und das ist Arbeitskraft. Eine Trennung, die Marx im 24. Kapitel des Kapitals als gewaltförmige Geschichte der ursprünglichen Akkumulation erzählt, als Geburt des Eigentums. Beim Bürger entsteht das Pendant zur Arbeitskraft, die geistige Fähigkeit, die Subjektivität im Geschlechterverhältnis. Ihre Schwäche reizt ihn zu Stärke. Sie zwingt ihn, seine eigene Kraft zu entdecken und zu gebrauchen. Falls diese Subjektivität angegriffen ist, also etwa in der Konkurrenz mit anderen, ist es die Liebe, die ihn mit der undankbaren Welt wieder aussöhnt. Was ist nun mit der Begründung des Subjekts durch sich selbst? Heißt das nicht alles, dass seine Abhängigkeit offensichtlich ist? Nicht, wenn man genau hinsieht. Sie motiviert seine Kraft, heißt es bei Rousseau, nicht sie begründet sie. Im Endeffekt sehen seine Handlungen tatsächlich wie seine aus, kennen keine Voraussetzungen außer das selbstgegebene Gesetz. Auch das Kapital sieht im Übrigen so aus, als wächst es aus sich heraus. Im Produktionsprozess sind die Arbeiter so nämlich gezwungen, sich zu den von ihnen getrennten Produktionsmitteln so zu verhalten, als ob es die eigenen wären. Dieses Verhalten ist eine temporäre Aufhebung der Trennung und es wird vom Kapital nicht entlohnt. Marx formulierte das so, Zitat aus den Grundrissen. Die Aufhebung geschieht auch nicht durch den Austausch mit dem Arbeiter, sondern durch die Arbeit selbst im Produktionsprozess. Als solche gegenwärtige Arbeit aber ist sie selbst schon dem Kapital einverleibt, ein Moment desselben. Diese erhaltende Kraft der Arbeit erscheint also als Selbsterhaltungskraft des Kapitals. Ich bin immer noch im Marx-Zitat. Der Arbeiter hat nur neue Arbeit hinzugefügt. Die vergangene, in dem das Kapital existiert, hat eine ewige Existenz als Wert, durchaus unabhängig von ihrem stofflichen Dasein. Zitat Ende. Die Arbeiter erfahren, also man muss jetzt wohl eher sagen erfuhren, die Trennung von den Produkten ihrer Arbeit als Gewalt. Dem Bürger hingegen stellt sich die bereits einverleibte fremde Arbeit als Voraussetzung für die Erhaltung des Kapitals dar, seine Selbsterhaltungskraft. Vom Standpunkt des Kapitalisten, so Sohn Rethel, ist das essentielle Charakteristikum des Produktionsprozesses, für den er die Verantwortung trägt, dessen Selbsttätigkeit. Die Kraft zur Selbsterhaltung bezeichnet eine Bewegung, das dynamische Moment des Kapitals, das sich nur erhalten kann, indem es mehr wird, indem es wächst. Die zitierte Unabhängigkeit vom stofflichen Dasein verweist darauf, dass diese Kraft abstrakt ist. Was sie einst möglich gemacht hat, siehe 24. Kapitel, und woran sie ihre Ultima Ratio hat, will die bürgerliche Gesellschaft der Freien und Gleichen nicht wissen. Emil kann, das zeigt seine Erziehung, nur dann Bürger sein, wenn er vergisst, was es gekostet hat, einer zu werden. Die Brutalität, der das Säugling in der rousseauschen Erziehung ausgesetzt ist, bis er endlich Ich zu sagen gelernt hat, muss der erwachsene Menschmann um den Willen der Aufrechterhaltung seiner Handlungsfähigkeit vergessen haben. Es liegt nicht fern, Emils Dasein und jenes der bürgerlichen Gesellschaft zu analogisieren. Auch Letztere macht in ihrem Denken über sich selbst ihre geschichtlichen Voraussetzungen vergessen, erklärt zu nicht rückführbarem zur Natur, worauf ihr Denken basiert, oder behauptet gleich, es ist ein unerforschlicher erster Grund. Und was sich, das ist das, glaube ich, Zentrale dran, was sich diesem Denken zugleich entzieht. Dieser Schein lässt sich nur aufrechterhalten, wenn das Werden des Gattungswesens geleugnet wird. Weiblichkeit und das, wofür sie steht, der ewige Kreislauf der Natur, als vermeintlich Unhintergehbares nicht befragt wird. Ansonsten sieht nämlich das automatische Subjekt so unabhängig vom Geschlecht aus wie das Vernünftige. Reproduktion. Unter diesen Bedingungen will ich Reproduktion verstehen als Vergessenmachen der Voraussetzungen von Subjekt und Kapital, als Herstellung und Aufrechterhaltung des Scheins seiner Selbsttätigkeit. Also wir kennen die Diskussionen im Feminismus um Hausarbeit in ihrer jetzigen Gestalt um Care, als Care-Diskussion und ihr Verhältnis zu Lohnarbeit. Die meisten feministischen Theorien zu diesem Komplex verhandeln den in der bürgerlichen Gesellschaft neu definierten häuslichen Bereich als jenen, der sich der kapitalistischen Logik eben, also egal jetzt ob vom Arbeiter oder vom Bürger her gedacht, entzogen, ja. Und gleichzeitig soll dieser Bereich funktional, der Care-Bereich oder der Hausarbeitsbereich, funktional auf den Produktionsbereich bezogen sein. Reproduktion ist dabei alles, was der Rest ist. Alles, was sich der wahnförmigen Produktionslogik entzieht. Vom Frühstück machen bis Mut zu sprechen, nicht nur Essen machen, sondern es mit Liebe tun. Entscheidend ist dabei, wie der Bezug der, wie das immer heißt, getrennten Sphären aufeinander beschrieben wird. Roswitha Scholz, die bereits erwähnt worden ist, hat in ihrem Aufsatz Der Wert ist der Mann 92 von Delegation gesprochen. Alles, was in der abstrakten Wertform an sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, hat sie geschrieben, aber trotzdem Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, wird an die Frau delegiert. Cornelia Klinger sprach von einem funktionalen Verhältnis zum Zwecke der Reparatur von Modernisierungsschäden, hat sie das genannt. Dann gab es noch die ganze Diskussion, ob Hausarbeit Arbeit ist oder keine. Also zuerst habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung, ob sie noch geführt wird, aber offensichtlich wird sie noch geführt. Ja. Also ich stimme dir zu, ich plädiere auch dafür, dass man das nicht als Arbeit begreifen kann, sondern eben als Reproduktion, als Voraussetzung von Arbeit, als Konstellation die Macht, dass der Bürger sich als autonomes Subjekt wahrnehmen kann und der Arbeiter die Gewalt nicht permanent präsent hat. Hausarbeit wäre demnach mehr als die Summe der konkreten Tätigkeiten wie Kochen oder Putzen. Darauf weist Barbara Dudens Aufsatz Das schöne Eigentum hin. Die Ausbildung der häuslichen Sphäre zum Ort der Erholung des bürgerlichen Mannes, ihre idyllische Heimeligkeit, wie sie das nennt, hat damit zu tun, dass, Zitat, die Arbeit der Frau nicht als Last, sondern als ästhetischer Wert erscheint. Die Tätigkeit der bürgerlichen Hausfrau, also etwa Hausarbeit, Beaufsichtigung von Bediensteten, Gartenarbeit und so weiter, die wird, wie Duden zeigt, verklärt oder der mühselige Entstehungsprozess vom glänzenden Produkt abgetrennt. Dies explizit als Programm hat übrigens, gibt es auch ein Bild von Rousseau in der Nouvelle Heloise, wo er einen Garten schildert, den Garten der Julie. Und es handelt sich dabei um eine durch komplizierte Überlegungen und sehr viel Arbeit erzeugte kleine Landschaft, der man nicht ansieht, also die ganz verwildert aussieht, und man sieht nicht an, man sieht ihr nicht an, wie viel Mühe es gekostet hat, sie zu schaffen. Und die deswegen, weil man diese Mühe nicht sieht, der Erholung dienen kann. Ein Elysium. Ich glaube, dass, also das ist eine Fußnote, dass dieses Verschwinden eventueller Mühe auch die Schönheit der Frau bestimmt. Schön ist, erklärte Rousseau, der Anwalt der Bürger, nicht das Artifizielle, sondern das Natürliche an der Frau. Natürlich meint nicht, um in der Sprache von heutigen diesbezüglichen Ratgebern zu bleiben, ungepflegt zu erscheinen, sondern die Spuren des Ringens, um Attraktivität zu verschleiern. Kosten und Aufwand mögen zwar hinter dem Effekt von Natürlichkeit verschwinden, eine sorgfältig ausgeübte Kunst bleibt die Toilette der Frau. In jedem Fall nur mühelos soll sie aussehen. Im Anschauen eines aus Liebe und Fürsorge erwachsenen Tuns, dessen Produkte nicht die Zeichen der Plage tragen, erfährt der Mann, wie Duden sagt, das ästhetische Schauspiel seines Weibes, die ihm jene Verbindung von Pflicht und Neigung in scheinbar spielerischer Leichtigkeit vorführt. Die Frau rührt den Mann durch die Demonstration müheloser Arbeit, zwanglosen Zwangs. Aus dieser Konstellation erwächst die Reproduktion gesellschaftlicher Arbeitskraft, als libidinöse Bindung an das, was sich als gesellschaftliche Notwendigkeit darstellt, sich zu geistigen Arbeit zum bürgerlichen Subjekt zu befähigen. Wie die Arbeitskraft als Natureigenschaft des Menschen erscheint und sich dadurch innerhalb des bürgerlichen Denkens der Reflexion auf ihre Voraussetzungen entzieht, also zum Gegenstand gemacht hat sie erst die Kritikerin der bürgerlichen Gesellschaft, die Arbeiterbewegung, also wie die Arbeitskraft als Natureigenschaft des Menschen erscheint, reproduziert sich die menschmännliche Kraft am ewig Weiblichen als immer schon Dagewesenem. Im Anschauen und Besitz dieses zum Ewigen Gemachten gelingt das bürgerliche Selbstbewusstsein. Dem bürgerlichen Mann erscheint das Kommandieren der körperlichen Arbeit anderer als geschichtsmächtiges Tun, als eigene Arbeit. Nicht, weil die Frau einer Sphäre zugehörig ist, also irgendwie so räumlich gedacht, wie eine Figur auf einer Abteilung, auf einem Spielfeld, erscheint sie so unberührt von Geschichte und als ewig natürlich, sondern weil sie selbst nicht geworden sein darf. Im Unterschied zu seinem Emile, über dessen Erziehung er hunderte Seiten schwadronierte, hatte Rousseau keine Begriffe für das Werden von Sophie, außer einem: bewahren soll sie ihre Natürlichkeit, also etwas, das bereits vorhanden war. Und es gibt auch eine ähnliche Formulierung von Hegel, der gemeint hat, das Werden des Weibes, man weiß nicht wie, geschieht und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt auch in diesem Zitat ebenfalls das Wort bewahren. Reproduktion meint also, das ist mein Punkt hier, das Vergessenmachen der Genesis, die Verschleierung der Mühe und der Gewalt, damit Subjekt und Kapital unabhängig aussehen können. Wenn die Kritikerin dann den Zusammenhang von Subjekt und anderem darstellen will, gerät sie in Schwierigkeiten. Also ich habe oben zwei Wörter dazu zitiert, Delegation, das Wort von der Roswitha, und Funktionalität. Aber die Reproduktion hat keinen Zweck, ist nicht funktional darauf bezogen, was sie reproduziert, denn das erscheint ja gar nicht als Produkt von etwas anderem. Man braucht also Wörter oder Wendungen, die die abwesende Präsenz des Weiblichen, ihren eingeschlossenen Ausschluss, also einen Widerspruch zu fassen bekommen, ohne ihn aufzulösen. Das ist das eine. Das andere hat Roswitha Scholz so eröffnet. Das ist ein Zitat. Kunststück, wenn der Wert und das Subjekt nur deswegen da sind, weil sie ihre eigenen Voraussetzungen nicht kennen und es zum Subjektsein notwendig gehört, diese nicht zu kennen, dann kann es darstellungslogisch gar nicht anders sein. Das Subjekt bzw. der Wert muss als erstes erscheinen. Was tut Frau also angesichts dessen, dass Subjekt und Wert immer als erstes erscheinen? Das ist ein Problem, denn das Geschlecht, und man muss sich vergegenwärtigen, das sind ja ewig wiederholte Debatten seit den 70ern, das Geschlecht soll ja nicht als Unterkategorie behandelt werden, kein Spezialfall sein, auf allgemeinster theoretisch-kritischer Ebene will man das behandeln. Den Vorschlag von Roswitha Scholz kennt ihr, den hat auch Koschka schon erwähnt, von der Gleichursprünglichkeit, von der Gleichzeitigkeit von Wert und Geschlecht zu sprechen. Und damit will sie klarmachen, es gibt nichts Allgemeines, keinen allgemeinen Begriff, der unabhängig vom Geschlecht denkbar ist. Die Totalität ist da, aber sie ist gebrochen. Frau darf nicht dem Schein ihrer Autonomie aufsitzen. Wie verhalten sich Totalität und Bruch zueinander? Zwischen dem, was abgespalten wird und dem, wovon es sich abspaltet, besteht, so Scholz, kein logisch immanentes Ableitungsverhältnis. Ich kann das eine aus dem anderen nicht logisch schließen. Dazwischen klafft ein Abgrund, ungefähr so wie Kant und Co. beim Schreiben über die Frauen die Tonlage wechseln. Scholz behilft sich mit der Beschreibung von Weiblichkeit als Schatten des männlich Allgemeinen. Erst sein unwirklicher Schatten lässt das, was ihn wirft, vor sich selbst und der Welt als autonom, identisch, selbstbestimmt erscheinen. Andererseits ist der Zusammenhang zwischen Objekt und Schattenwurf eindeutig bestimmbar, weshalb das Bild vielleicht doch nicht so gut ist. Möglicherweise gibt es kein Bild des Auseinanderfallens. Daraus ergeben sich meiner Ansicht nach mehrere Schwierigkeiten feministischer Kritik, von denen ich drei nennen will. Erstens. In der Linken hat man es mit einem seit den 1970er Jahren klassischen Einwand zu tun, dem Kapital sei es doch egal, wer für es arbeitet, vom Kapital her betrachtet, sei das Geschlechterverhältnis unnötig. In einer Textsammlung der Organisation Junge Linke, circa 5 Jahre alt, heißt das, also ich nenne das nur, um das Argument ins Gedächtnis zu rufen, die Junge Linke ist da nicht besser oder schlechter als andere, also das Zitat heißt: Aber so sehr eine solche sexistische Politik auch zu kritisieren ist, das Geschlechterverhältnis als Verhältnis zwischen Ungleichen ist für das reibungslose Funktionieren des Kapitalismus nicht zwingend notwendig. Das hat dem Kapitalismus leider noch niemand erklärt. Dieser Satz stimmt, aber er stimmt nur aus der Perspektive des Kapitals gesprochen. Allerdings wird so aus einem automatischen Subjekt ein tatsächliches, eines, das seine eigenen Voraussetzungen vergessen machen will. Ginge es nur nach dem Wert, kommentierte Justin Mandel diese Haltung, gäbe es nach der gleichen Logik nichts zu zeigen, nach der jede Menge linke Theoretikerinnen die Universalität von Wert und Kapital immer wieder als Beleg herangezogen haben, dass das Patriarchat historisch überholt ist. Die Kritik am Kapital muss jedoch den Schein der Logik, das heißt seine Selbsttätigkeit, angreifen und damit sagen, der Wert kennt Voraussetzungen, analog zu, das bürgerliche Subjekt kennt Voraussetzungen, die es in seinem Werdegang verdrängt. Diese Schwierigkeit, mit der feministische Kritik zu tun hat, besteht darin, dass sich dieser Einwand wiederholt, so wie sich der geschlechtsneutrale Schein der Autonomie der allgemeinen Begriffe reproduziert. Das bedeutet, dass der Feminismus selbst gezwungen ist, sich zu wiederholen und immer wieder neu das Faktum überhaupt seines Gegenstandes behaupten muss. Zweitens, das affiziert tatsächlich die feministische Diskussion selbst. Ich denke dabei an Gesprächssituationen, in denen immer wieder die gleiche, mal verunsicherte und zögernde, mal erleichterte Frage auftaucht, ob es überhaupt einen Gegenstand, ein spezifisches Problem der Frauen gäbe. Ist diese oder jene Schwierigkeit, zum Beispiel im akademischen Betrieb, wirklich eine der Frauen? Betrifft das nicht alle, die, sagen wir, schüchtern auftreten oder fehlendes Selbstbewusstsein in Seminardiskussionen zeigen? Nach längerer Debatte geht einem der vorher sicher geglaubte Gegenstand merkwürdig verloren. Ich bringe noch ein anderes Beispiel. Anfang des Jahres habe ich einen Text über eine Debatte geschrieben, die den Titel getragen hat Regretting Motherhood. Eine Debatte in Deutschland, die ausgelöst wurde durch die Studie der israelischen Soziologin Orna Donat, die 23 Mütter befragt hat, die auf die Frage, ob sie sich noch einmal für ihre Kinder entscheiden würden, gesagt haben: Ich liebe meine Kinder, aber wenn ich mich noch mal entscheiden könnte, würde ich sie nicht bekommen. Die Studie hat einen ziemlichen medialen Wirbel in Deutschland ausgelöst und es hatte mich da interessiert, warum war das so? Es war nämlich hauptsächlich in Deutschland so und nirgendwo anders. Mittlerweile ist das Buch von Donat auf Deutsch erschienen und es gibt darin eine Passage, also die mich an diese selbstzweifelnde Frage erinnert, dieses Fragen, wo man einem dann der Gegenstand verloren geht. Donat zitiert eine Wissenschaftlerin, die über ambivalente Muttergefühle forschte. Also die hat intensiv dazu gearbeitet und sie sagt dann in einem Interview: Erstaunlicherweise ist es schwer, an mütterliche Ambivalenz überhaupt zu glauben. Sogar noch während ich ein Buch zu diesem Thema schrieb, überraschte ich mich immer wieder damit, dass ich die Existenz dieser Zwiespältigkeit bezweifelte. War das nicht einfach eine zweifelhafte Entschuldigung für Mütter, die ihre Kinder hassen? Also dieser zitierten Wissenschaftlerin rutscht ihr Gegenstand unter den Fingern weg. Mehr noch, ihn zu behandeln, heißt das Mutterbild, also die imaginierte Weiblichkeit, also die Drohung, ist das nicht vielleicht einfach nur eine Mutter, die ihre Kinder hasst, zur Seite schieben zu müssen. Und diese Imagination des Weiblichen verhält sich so aufdringlich, dass das nicht nur einmal, sondern immer wieder neu geschehen muss. Angesichts dieser deutschen Regretting Motherhood-Debatte und dem Klagen über absolut unrealistische Anforderungen an Mütter hat übrigens Federica Matteoni in einem Kommentar für die Jungle World gefragt: War der Feminismus nicht schon mal längst weiter? Habe ich mich auch gefragt und mir dann gedacht, offenbar ist es nötig, das Wissen um das Auseinanderklaffen von imaginierter Weiblichkeit und Realität von als weiblich Identifizierten permanent neu aufzurufen. Drittens, das heißt auch, dass es keine gesicherten Erkenntnisse gibt, auf die der Feminismus bauen kann, die dann von einer zur nächsten Generation weitergegeben werden. Wir denken, wir haben etwas dingfest gemacht, im Kontinuum der Phänomene eine Bezeichnung, einen Ort gefunden, ein, wie Virginia Woolf als Ziel eines informierten Vortrags nannte, Goldklümpchen reiner Erkenntnis, das man nach Hause tragen und auf den Kaminsims legen kann. Das täuscht jedoch. Auf der Suche nach der Geschlechterdifferenz entdecken wir hinter jedem Mythos einen neuen, hinter jedem Begriff einen weiteren. Das Weibliche, die Abspaltung, ist nicht ordentlich dingfest zu machen, nicht herzuleiten und nicht zu beweisen. Unter diesen Bedingungen ist es schwer, allgemeine Gesellschaftskritik, die diese Schwierigkeiten weniger zu kennen scheint, mit Feminismus zusammenzudenken, denn erstere handhabt ihr Instrumentarium souveräner. Ich glaube, dass man das Auseinanderfallen von Gesellschaftskritik und Feminismus, das haben wir mal diskutiert, in so einer Outside-the-Box-Diskussion erinnere ich mich, dieses Auseinanderfallen von Gesellschaftskritik und Feminismus, dem sollte man nicht mit der Suche nach den allumfassenden Theorieentwürfen begegnen, sondern den Zusammenhang würde ich anders herstellen, nämlich über das Nachdenken, warum er nicht existiert. Zum Schluss. Feministische Kritik kann keine ordentlich kohärente Theorie, kein System und keine Wissenschaft sein, denn sie ist qua Gegenstand parteilich und damit partikular. Man kann den Skandal des Geschlechterverhältnisses und damit die Notwendigkeit feministischer Kritik weder einwandfrei beweisen noch logisch deduzieren. Ohne die Erfahrung des Leidens am Geschlecht gibt es keinen Feminismus. Jede Statistik kann mit einer anderen gekontert werden, jede individuelle Erfahrung mit einem Gegenbeispiel, jedes Kulturprodukt mit einem anderen. Dass es keinen objektiven Beleg für die Geschlechterdifferenz gibt, macht ja beispielsweise die Männerrechtler so wütend, denen alle Gender Studies und Gender Mainstream Beauftragten als Auswüchse einer bar jeder objektiven Grundlage operierenden Verschwörung ist, der Medien, der Feministen, der politisch Korrekten. Aber über diese Leute will ich mich eigentlich gar nicht auslassen. Ich möchte mit einem abgewandelten Zitat Wolfgang Porz enden. Die Geschlechterdifferenz kann nur sehen und verstehen, wer sie abschaffen will. Und selbst dann sind die Selbstzweifel noch mächtig, denn dieses bündige Wollen wird ja gerade von der feministischen Kritik in Frage gestellt.